Diskussion. Erstwähler brauchen Nachhilfekurse in Politik. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Desinteresse an Politik, Reife und Verantwortung, Vorbereitung und Hintergrundinformationen, Zeitaufwand und der Druck von außen. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Nein, bitte nicht. Das sehe ich absolut nicht so. Wenn ich zu einem Kurs gezwungen wäre, würde ich bestimmt nicht wählen. Eng damit verknüpft ist, dass ein Kurs mit Anwesenheitspflicht auch nicht funktionieren kann, denn bei den Wahlen geht es doch um ein Recht, nicht um eine Pflicht. Schafft man den Kurs nicht, darf man nicht zu den Wahlen gehen? Das ist absurd und gegen das Grundgesetz. Erstwähler stimmt für Politiker, die sie sympathisch finden. Daher sind Infokurse völlig daneben. Die Ursache sehe ich in den Wahlprogrammen. Die sind doch nur Versprechungen. Dann sollte eher ein Kurs über geschicktes Lügen eingeführt werden. Entgegen der generellen Ansicht bin ich der Meinung, dass nicht wählen sollte, wer null Ahnung von Politik hat. Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche, aber Wahlrecht bedeutet Verantwortung und Reife. Man muss diese Reife nachweisen können. Es sollte die freie Entscheidung der Erstwähler sein, wie sie sich informieren. In der Wahlkampagne kann man sich doch leicht ein Bild über die Wahlprogramme der Parteien machen. Und wieso nur wir dann? Auch unsere Eltern müssen denselben Kurs machen. Die haben zwar mehr Erfahrung, verstehen aber auch nicht mehr von Politik. Nicht alle Jugendlichen sind politisch engagiert. Ihnen täte eine Vorbereitung gut. Junge Menschen brauchen manchmal Druck von außen, um aktiv zu werden. Ich weiß nicht so recht. Zwang nützt nichts. Man erreicht dadurch nur ein wachsendes Desinteresse an Politik. Es gibt viel bessere Strategien, wie die Politik junge Menschen zu politisch interessierten Mitgliedern der Gesellschaft machen kann. Von Vorteil wären aber Hintergrundinformationen. Wenn Politiker überzeugend argumentieren, das könnte die Wähler beeinflussen. Aber das ist alles nur Schein. Es ist denkbar, dass Online-Kurse in Politik angehenden Erstwählern helfen könnten. Erstwähler stimmen so wie ihre Eltern. Sind sie unsicher, können sie diesbezüglich auch ihre Lehrer fragen. Sie müssen sich aber nicht durch diese beeinflussen lassen. Vor den Wahlen wird in der Schule mehr Gewicht auf politische Inhalte gelegt. Und über Politik wird zu Hause reichlich diskutiert. Diese Behauptung wird dadurch belegt, dass ich mir zum Beispiel keinen besseren Aufklärungskurs vorstellen kann, als zusammen mit meinem Vater Wahlsendungen im Fernsehen anzuschauen.